herein. Verzeihen Sie, Madame. Ich bin ein Freund von Cesario. Und kommen Sie doch herein. Ja, Dankeschön. Wenn Sie ein Freund meines Sohnes sind, dürfen Sie sich wie zu Hause fühlen. Cesario ist leider nicht hier. Er ist seit einigen Tagen verreist bei einem Schulkollegen. Nehmen Sie ein kleines Apéro. Oh ja, mit dem größten Vergnügen, Madame. Sie sind vom gleichen Jahrgang wie mein Sohn? Ja, Madame. Wir waren 3 Jahre zusammen. Bitte? Dankeschön, Madame. Dann kommen Sie wohl auch zur Artillerie? Ja, ich will Berufsoffizier werden. Sie wohnen in Paris? Nein, Madame. Meine Familie lebt in Valence. Wir haben außerdem eine kleine Besitzung, wo ich meine Ferien verbringe. Und da wir hier vorbeikamen, wollte ich Cesario kurz sehen. Ja, schade, aber wir treffen uns ja ohnehin in einer Woche. Sie rücken im Oktober ein? Ja, Madame, ja. Und vorher möchte ich mich noch ein wenig ausruhen. Und wenn Sie erlauben, möchte ich Cesario gerne auf einige Tage zu uns einladen. Hier, ganz in der Nähe. Wo? In Cassis. Ah, wie ist Ihr Name? Dromard, Madame. Pierre Dromard. Ich hatte übrigens die Ehre, Ihnen vorgestellt zu werden. Voriges Jahr in Paris. Ach ja, ich erinnere mich. Fanny! Ja? Grüß dich, Fanny. Tag, César. Na, hast du Nachricht von Cesario? Noch mehr. Ich habe das Vergnügen, Ihnen Monsieur Dromard vorzustellen, der aus Valence kommt und Cesario besuchen wollte. Oh lala. Monsieur César ist der Taufpate meines Sohnes. Es ist sehr erfreut. Sehr bestürzt, Monsieur Dromard. Wirklich sehr... Wieso? Oh, nichts, gar nichts. Nein, nichts. Also, Sie sind von Cassis weggefahren und haben Cesario allein dort gelassen. Bei mir? Natürlich. In Cassis, in der Rose Rouge. Sie haben ihn doch eingeladen und er ist gekommen. Er ist noch dort, das wissen Sie doch. Natürlich weiß ich es. Ja, selbstverständlich weiß ich es. Ach, jetzt verstehe ich auch, was mir die Köchin telefoniert hat. Sie hat mir etwas von einem Matrosen erzählt, der bei ihr ist. Natürlich, ja, jetzt weiß ich es. Er ist in der Villa bei uns, ja. Sie sind derselbe Lügner wie mein Sohn. Wenn alle so sind wie Sie im Polytechnikum, dann kann ich unserer französischen Armee nur gratulieren. Und diese Frau, hat sie nicht geliebt? Oh doch. Aber die Ehre der Familie, der Respekt und andere idiotische Angelegenheiten. Jetzt werden Sie begreifen, dass ich meinen eigenen Sohn nicht kenne und dass ein fremder Mann ihn aufgezogen hat. Fremder Mann? Hatten Sie großen Kummer? Ein wenig. Aber es war nicht so arg. Man hat mir ja bewiesen, dass der wahre Vater, der das Kind wirklich geliebt hat, der andere war. Und Sie? Sie liebten es nicht? Kann man etwas lieben, das man nicht kennt? Ich hätte mein Kind geliebt. Bestimmt, das weiß ich. Aber der andere hatte das Geld und konnte zahlen. Da hat man mir eben eingeredet, dass seine Liebe größer war. Wieso? Wissen Sie, heute und vielleicht auch schon früher bedeutet zahlen und lieben das Gleiche. Guten Tag, César. Guten Tag, Tante Florine. Guten Tag, Honorine. Guten Tag, mein Junge. Oh, deine Haut ist ja noch ganz salzig. Guten Tag, Mama. Guten Tag. Was hast du denn? Ich habe doch mein Versprechen gehalten. Ich war nur 9 Tage weg. Was dir gewiss sehr leid tut. Dort war es bestimmt lustiger. Ach, gar nicht. Du kannst es ruhig eingestehen. Das ist kein Verbrechen. In einer schönen Villa am Meer, mit guten Freunden, mit denen man sich amüsiert. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also, alles sehr gut gegangen. Hm? Natürlich. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Sieht man ihm ja an. Und hier? Hat sich was Besonderes ereignet? Oh nein, bis auf diesen Pullover, der morgen fertig sein wird. Sag mal, diese Madame Dromard, ist sie nett? reizend. Sehr sympathisch. Ja, es ist doch etwas Schönes, so liebe Freunde zu haben. Etwas sehr Schönes. Viel gefischt. Ach, sehr viel. Wir hatten herrliches Wetter. Karpfen haben sie gefangen. Karpfen bis zu 30 Kilo. Ja? Ist ja unheimlich, wenn man bedenkt, dass es im Meer überhaupt keine Karpfen gibt. Ja, und dieser Kostümball. Was für ein Kostümball? Wie war denn der Kostümball? Was für ein Kostümball? Ja, bei den Romars. Warum bist du so erstaunt? Schämst du dich deiner Erfolge bei den jungen Damen? Warum sollte ich mich schämen? Das ist doch selbstverständlich. Was ist selbstverständlich? Dass du dich nicht schämen sollst oder dass du Erfolge bei den jungen Damen hattest? Sag, und die Idee für dieses herrliche Kostüm, von wem ist denn die? Idee? Was war das für ein Kostüm? Weißt du, Mama, ein Kostüm ist eigentlich übertrieben. Es war mir ein... Du weißt doch, was ich sagen will. Ich weiß es nicht. Was hast du denn vorgestellt? Das ist doch sehr einfach. Ich war ein Lügner! Was soll das heißen? Dass du lügst, aber sehr schlecht. Ich schäme mich für dich, dass es mein Sohn nötig hat, so dumme Lügen aufzutischen. Wie kommst du auf diese Idee? Dromard war hier. Vorgestern. Er kam aus Valence, er wollte dir einen Besuch machen. Ausgezeichnete Idee. Er ist nicht schuld. Du hättest ihn ja verständigen können. Aber wir haben es getan. Jetzt weiß er, dass du bei ihm warst. Er muss ein merkwürdiges Gesicht gemacht haben. Kein Dümmeres als du in diesem Augenblick. Er hat sich natürlich die größte Mühe gegeben, auch zu lügen, um dich herauszureißen. Auch ein feiner Herr. Aber er war rascher draußen bei der Tür, als er hereingekommen ist. Das kann ich mir vorstellen. Und was die junge Person betrifft, die dich 8 Tage in ihren Klauen hatte, so schwöre ich dir, dass ich ihr meine Meinung sagen werde. Du gehst noch heute zum Doktor. Und deine Wäsche wird desinfiziert. Zieh dich sofort um. Aber Mama... Hast du gehört? Man riecht ja dieses Parfum 10 Schritte weit. Naja, schon gut. Ja, es ist doch unnachlässig. Fanny, du hast Unrecht, ihm solche Szenen zu machen. Ich werde meinen Sohn erziehen, wie es mir gefällt. Sie sind der Letzte, der dein Wort reinreden kann. Hätten Sie auf Ihren eigenen besser aufgepasst. Du hast vielleicht recht, dass ich mich desinfizieren lassen muss. Ah, du gibst es also zu. Ja, ich gebe es zu. Ich war in Toulon. Ich habe Marius Olivier, meinen Vater, gesehen. Du hast Marius gesehen? Ja. Ich habe ihn gesehen und mit ihm gesprochen. Und was hat er dir gesagt? Er wusste nicht, wer ich bin. Und ich... getrieben von einer lächerlichen Neugierde, hatte den Drang, ihn zu sehen. Ich habe ihn gesehen und Erkundigungen über ihn eingezogen. Ich bin nicht sehr stolz. Mama, er ist ein Bandit. Ich bin der Sohn eines Verbrechers. Wer hat dir das gesagt? Einer aus seiner Bande hat mir alles gesagt. Erst waren sie Schmuggler, dann hat man sie eingesperrt. Die Garage, in der er arbeitet, ist nur ein Schwindel. Sie fabrizieren Einbrecherwerkzeuge. Sie stehlen Automobile. Sie haben mir sogar den Vorschlag gemacht, ihnen unser Schiff zur Verfügung zu stellen, um 60 Kilo Opium zu schmuggeln. Ich kann dir gar nicht alles erzählen. Mein Gott. Mama, es sind keine großen Verbrecher. Es sind nur unanständige Menschen. Wie ich hörte, bekamen sie das Geld, um sich die Garage einzurichten, von Freunden, an die sie ihre Frauen verkuppelten. Und wie geht es ihm? Hab keine Angst. Sehr gut. Er sieht aus wie ein junger Mann. Kein Mensch würde ihn für meinen Vater halten. Er war erst 20 Jahre, als du geboren wurdest. Er ist ja kaum 40. Hat es dir gar nichts ausgemacht, ihn zu sehen? Wir gingen miteinander fischen. Er hat mir eine wunderbare Bouillabaisse gekocht. Und während er schlief, sah ich auf seiner Brust das Muttermal. Das deine ist etwas höher. Ach, du bist ja sehr genau informiert. Es sind Erinnerungen. Das alles ist ein Skandal. Warum? Weil ich genau fühle, dass du ihn wahnsinnig geliebt hast. Ja, wahnsinnig. Und liebst du ihn vielleicht heute noch? Vor 3 Monaten habe ich meinen Vater verloren. Jetzt fühle ich, dass ich dich auch verlieren werde. Nach all dem, was man mir über ihn gesagt hat, kannst du doch nicht. Es ist nicht wahr, man hat dich angelogen. Wie käme man dazu? Das weiß ich nicht, aber man hat dich angelogen. Wenn du ihn gekannt hättest, er war schön. Cesario, als ich noch ganz klein war, als wir zusammen in die Schule gingen, hatte ich ihn schon lieb. Er war nicht wie die anderen. Er war gut, zartfühlend, wie ein Mann. Und als ich größer wurde, als ich meine Muscheln am Hafen verkaufte, da hörte ich ihn im Gasthaus arbeiten. Manchmal kam er heraus, um mit mir zu plaudern. Und so oft er mit mir sprach, zitterten mir die Knie. Nachmittags lud er mich auf die Terrasse ein. Er stellte mir einen 2. Stuhl hin, denn er wusste, dass ich vom vielen Stehen müde war. Dann legte er langsam einen Strohhut auf meine Augen und betrachtete mich. Er dachte, ich schlafe. Aber ich schlief nicht. Auch ich sah ihn an. Seine blaue Schürze, seinen braun gebrannten Arm, seine vielen Haare, die ihm ins Gesicht fielen. Du liebst ihn noch. Du hast nie aufgehört, ihn zu lieben. Egoist. Du großer Egoist. Gibt es etwas Egoistischeres als ein Kind? Erst nahmst du mir mein Blut, dann hast du mir Schmerzen bereitet, über die sich ein Mann keine Vorstellung machen kann. Dann hast du meine Milch getrunken, dann hast du mich jede Nacht aufgeweckt und dann war ich deine Sklavin, wegen deiner ersten Zähne, wegen der Masern. Und dann musste ich mit dir lernen, deine Aufgaben machen. Ich habe dir alles gegeben, selbst die Kinder, die ich noch hätte haben können. Was für Kinder? Du hast mich gezwungen, Banis zu heiraten. Du warst schuld, dass ich jene Kinder nicht bekam, die mein alter Mann mir nicht geben konnte. Ich habe nur für dich gelebt und ich habe mein Leben geopfert, damit du so wirst, wie ich dich jetzt vor mir sehe. Mama! Du wirfst mir vor, was sich vor deiner Geburt ereignete. Damals war ich noch keine Mutter. Ich war eine Frau. Ich war 18 Jahre alt. Verachte mich nicht, weil mein Leben mit einer schönen, mit einer wunderschönen Liebesgeschichte angefangen hat. Eine Liebesgeschichte, bei der nichts gefehlt hat. Selbst nicht die Tränen und selbst nicht die Lust zu sündigen. Ich wusste gar nicht, dass du auch eine Frau bist. Ich habe nie daran gedacht. Ich habe mir immer vorgestellt, dass du vor meiner Geburt auch nicht auf der Welt warst. Dass du Marius geliebt hast, dagegen kann ich nichts tun. Aber ich kann doch nicht dulden, dass diese Liebe dich heute noch blind macht. Wieso blind? Weil es nicht genügt zu sagen, es ist nicht wahr. Man hat mich angelogen. Ich verstehe, dass du leidest. Aber eines steht fest. Mein Vater ist ein verlorener Mann. Und an dem Tag, an dem du ihn wieder siehst, wirst du auch mich verlieren. Das ist also deine Liebe. Ja. Das ist meine Liebe. Und weil ich dich wirklich liebe, muss ich so mit dir sprechen. Ich bin jetzt dein Beschützer. Ich verteidige mich schon allein. Das glaube ich nicht. Ich will dich nicht überwachen. Ich achte dich zu sehr. Du wirst mir jetzt versprechen, keinen Versuch zu machen, ihn wiederzusehen. Ich habe es niemals versucht. Versprich es mir, dass du es nie tun wirst. Ich verspreche es dir. Und wenn er käme? Er wird nicht kommen. Wenn er weiß, dass du eine reiche Witwe bist, könnte ihn das Geld locken. Versprich es mir, dass du mich sofort verständigst, wenn er kommen sollte. Und dass du mich nicht hindern wirst, ihn die Türe zu weisen. Ich verspreche es dir. Schwöre es mir. Wozu? Bitte, Mama, schwöre. Es ist eine Sünde zu schwören. Wenn es sich um so ernste Dinge handelt, kann der Schwur keine Sünde sein. Ich will diesen Schwur. Gib mir wieder die Beruhigung, den Respekt, den ich für dich hatte. Ich schwöre dir, nie etwas zu unternehmen, ihn wiederzusehen. Ich schwöre dir, dass wenn er wiederkäme, ich ihn nicht empfangen werde. Ich danke dir, Mama. Ich sehe, wie wichtig dieser Schwur war. Denn ich fühle, was er dich gekostet hat. Für dich ist nichts zu viel. Außerdem hat ja dieser Schwur nichts geändert. Und warum weinst du dann, Mama? Ich weine doch nicht, mein Junge. Ich weine doch nicht. Was macht denn der Hut hier mitten auf der Straße? Das, Monsieur Brun, ist ein steifer Hut. Und es wundert mich, dass Sie der Versuchung widerstehen konnten, mit ihm Fußball zu spielen. Wieso? Weil Sie aus Lyon stammen. Einer aus Marseille würde ihm bestimmt einen Tritt versetzen. Und was geschieht dann? Ja, dann... Unter diesem Hut liegt nämlich ein Pflasterstein. Der Erste, der ihm einen Tritt versetzt, riskiert, sich den Knöchel zu zerschmettern. Das ist doch lustig. Lustig? Es macht dir Spaß, wenn sich jemand den Knöchel zerschmettert? Na, hoffentlich einige. Ihr wollt mich ja nur zum Narren halten. Es ist gar kein Pflasterstein unter dem Hut. Bitte, Sie können ja nachsehen. Tatsächlich. Dass man sich auf so dumme Weise unterhalten kann. Dabei legt er den Hut wieder über den Pflasterstein. Es kommt einer. Der ist bestimmt nicht aus Lyon. Hoffentlich tut er sich nicht zu weh. Das ist ja vorüber. Das ist wieder einer aus Lyon. Dass wir uns nicht schämen, darauf zu warten, dass jemand... Wir schämen uns, ja. Aber wir warten. Ja. Psst, kommt wieder einer. Der fällt sicher darauf rein. Der nimmt ja geradezu einen Anlauf. Och, haben Sie sich wehgetan. Ja. Wenn ich diesen Lausbuben erwische, der diese Falle gestellt hat. Sie haben sich doch hoffentlich nichts gebrochen. Oh ja, mein Barometer. Ihr Barometer? Ja, mein Hühnerauge. Ich wusste immer 3 Tage im Voraus, wenn es regnen wird. Oh, ein Verbrechen ist das. Das habe ich vorhin auch gesagt. Wieso? Wussten Sie denn? Gott bewahre, ich habe es mir aber gedacht. Und wenn ich mir den Fuß gebrochen hätte? Oh, nur nicht gleich übertreiben. Wenn ich noch fester zugeschlagen hätte? Noch fester? Sie werden sich gleich überzeugen, bitte. Legen Sie den Hut wieder über den Stein. Wenn wir Glück haben und es kommt ein Alter, ich wette mit Ihnen, der fällt um wie ein Stück Holz. Da ist ja Cesario. Was suchen Sie denn hier? Kleine Geschäftsreise. Sind Sie allein gekommen? Natürlich, ich bin schon alt genug, um allein zu reisen. Ich gebe Ihnen den guten Rat, zu verduften. Warum sprechen Sie denn so mit mir? Was habe ich Ihnen denn getan? Ich spreche mit Ihnen, wie man mit einem Gauner Ihrer Sorte spricht. Hey. Cäsar, ja? Ich muss dir etwas sagen. Bitte komm. Dann gehen wir eben hinein. Wie der mit Ihnen spricht, das lassen Sie sich gefallen? Es war doch nur ein Scherz. Nur diesen Eindruck hatte ich nicht. Weil Sie ihn nicht kennen, aber ich kenne ihn gut. Er ist Journalist. Seit wann ist denn Cesario Journalist? Kennen Sie ihn denn? Oh, ich ihn kenne? Seit meiner Geburt? Das ist doch Cesario, der Sohn von Panis. Was? Das ist der Sohn von Panis? Der die Schiffsmotoren erzeugt, der vor 5 oder 6 Monaten gestorben ist? Ja, unser guter Freund. Heilige Mutter Gottes. dann ist er ja der Sohn von Margus. Das behaupten nur die bösen Zungen. Ja, aber die gescheiten Leute glauben es. Oh, meine Herren, ich habe etwas Furchtbares angerichtet. Ich appelliere an Ihr gutes Herz und an Ihre Diskretion. Ich habe diesen jungen Mann in Toulon kennengelernt, ohne zu wissen, wer er ist. Und weil er so neugierig war und mich über Marius ausgefragt hat, machte ich mir einen Spaß. Ich erzählte ihm, dass unsere Garage nur der Deckmantel einer Schmugglerhöhle und der Schlupfwinkel einer Gangsterbande sei. Dass Marius eingesperrt war, mit einem Wort eine Fülle von Räubergeschichten, um ihn aufsitzen zu lassen. Hallo, Marius. Ach, Sie sind's. Es freut mich aber, Sie wiederzusehen. Ich habe Ihren Freund und Associé gesehen. Fernand? Wo ist er? Wahrscheinlich ist er jetzt bei Ihrem Vater. Kennen Sie denn meinen Vater? Natürlich. Ich bin doch Cesario. Wie? Wieso? Ja. Ich bin der Sohn von Fanny. Was sagen Sie? Ich bin Ihr Sohn. Ich möchte dir jetzt etwas Väterliches sagen. Ich möchte Worte finden. Aber ich finde keine. Ich auch nicht. Ich möchte Ihnen auch etwas sagen. Etwas Liebes. Aber ist das schwer? Ja. Du sicher machen wir jetzt beide ein sehr dummes Gesicht. Wie du in Toulon warst, bist du meinetwegen gekommen. Mhm. Und du wusstest, dass ich dein Vater bin? Ja, Mama hat es mir kurz vorher gesagt. Und da wollte ich sie natürlich kennenlernen. Aber dann hat man mir so viel Schlimmes erzählt, dass ich davongelaufen bin. Und du hast diese Lächerlichkeiten natürlich deiner Mutter erzählt? Leider ja. Und was hat sie gesagt? Sie war entsetzlich traurig. Aber sie hat nicht alles geglaubt. Nicht alles. Aber immerhin manches. Was machen wir denn jetzt? Jetzt gehen wir zu Ihrem Vater. Sie kommen doch mit. Wenn du es verlangst. Wohin du willst, mein Kleiner. Ja? César, Sie haben mich kommen lassen. Ich schwöre Ihnen, nicht ein Wort ist wahr, nicht eine Silbe. Das wusste ich. Wenn ich sein Vater wäre, würde ich mir einen steifen Kragen anziehen und Lackschuh und einen Zylinder, so stolz wäre ich auf ihn. Aber ich bin ja weder sein Vater noch sein Bruder, ich bin ja nur sein Freund. Und darauf bilde ich mir etwas ein. Ah, da bist du ja, Ferner. Guten Tag. Für einen Dummkopf habe ich dich immer gehalten, aber bis jetzt für einen ungefährlichen. Ach, schimpf nur, ich habe es ja verdient. Aber wenn du mir alles sagen willst, was mir gebührt, wirst du stundenlang weiterreden. Es ist also besser. Du fängst gar nicht an. Im Gegenteil. Ich will hier nicht stören. Ich gehe auf die Terrasse. Er hat recht. Familienszenen vertragen keine Zeugen. Ich bin nur gekommen, das erste und das letzte Mal, um mich zu rechtfertigen. Wenn du das kannst, Marius, ist niemand glücklicher als ich. Schon gut. Warum ist dieses Kind, als es Lust hatte, seinen Vater zu sehen, wie ein Spion zu mir gekommen? Unter einem falschen Namen. Ich wusste ja nicht, wie du mich empfangen würdest. Du warst darauf gefasst, einen Banditen zu sehen oder zumindest einen Gauner. Warum meinst du, Papa, hat er den Blödsinn meines Kompagnons sofort geglaubt? Weil er darauf vorbereitet war. Er war nicht erstaunt darüber und er war die Ursache, dass Fernand diesen lächerlichen Roman erfunden hat, weil man sofort sah, dass der Junge nur zum Zweck kam, etwas zu erfahren. Und warum? Weil man ihn erzogen hat, seinen Vater zu fürchten und ihm zu misstrauen. Das war ein Verbrechen. Wenn du dich immer anständig benommen hättest... Was habe ich denn Unanständiges begangen? Ach, eines Tages kam ein Mann hierher, betrunken und lallte: Ich bin ein alter Freund Ihres Sohnes, wir sind zusammen gesessen. Wie sah er denn aus, dieser Mann? Ich habe mir seinen Namen gemerkt. Padovani. Er hat nicht gelogen. Marius. Ja, wir sind zusammen gesessen auf dem Schiff. Weil wir einmal eine Viertelstunde zu spät vom Urlaub zurückkamen. Natürlich wurden wir eingesperrt. Aber das hat nicht gehindert, dass Padovani heute Leutnant ist und dass er die Ehrenlegion bekam. Wenn das meine Verbrechen sind... Ja, ja, und die Geschichte mit der Zollbehörde. Eine Jugenddummheit, aber kein Verbrechen. Und da hat man dich... Ja, ja, 48 Stunden wie Onkel Emil, dein Bruder. Ach, scheinbar hat meine neue Familie viel mit den Gerichten zu tun. Was hat er denn eigentlich angestellt, der Onkel Emil? Er hat auf Tauben geschossen und das war verboten. Aber nicht wegen der Tauben, sondern aus Gründen der öffentlichen Sicherheit. Was bestätigt, dass die anständigsten Menschen auch einmal Bekanntschaft mit dem Gefängnis machen können. Oh, du warst in der Wahl deiner Freunde nicht sehr wählerisch. Man nimmt die Freunde, wo man sie findet. Als ich aus der Marine austrat, stand ich allein in Toulon, wo ich keinen Menschen kannte. Was hätte ich denn tun sollen? In den kleinen Gasthäusern der Hafenstädte verkehrt der Präsident der Republik oder die Königin von England selten. Und wenn man Arbeit sucht, weil man Hunger hat, was täte man da nicht alles? Du hast gehungert, Marius. Ja, gehungert und gefroren. Ja, und wir waren überhaupt nicht da. Ihr? Wozu? Als ich dich das letzte Mal sah, hast du mich hinausgeworfen. Du warst nicht ganz nüchtern und ich vielleicht auch nicht. Du warst nah daran, mich zu schlagen und ich hob die Hand, um dich daran zu hindern. Und daraus entstand dann das große Drama. Von diesem Tag an wäre ich lieber krepiert, als von dir etwas zu verlangen. Ein wunderbarer Beweis deines Charakters. Den ich wahrscheinlich von dir habe. Wozu wurden denn die Ansichtskarten erfunden? Hä? Herzliche Grüße hättest du mir nicht nur Zeit zu Zeit schicken können und hinzufügen, wie geht es dir? Weißt du genau, ob ich mich nicht nach deinem Befinden erkundigt habe? Wieso? Durch einen guten Freund, der oft nach Narsee kam und der immer bei dir einkehrte und sich über alles erkundigte. Was? Ach, war das so ein großer Brauner mit einem tätowierten Stern auf der Wange? Jawohl. Aha, ja, der hat so viel gefragt, dass ihn alle nur den Spion nannten. Und wenn er zurückkam, sagte ich ihm, wie viele Personen hat er angebrüllt, während du bei ihm warst? Und wenn er mir antwortete, 2, 3 oder 4, dann wusste ich, dass du gesund bist. Wenn es auch nicht sehr respektvoll ist, aber es freut mich. Und weil wir schon beim Ausfragen sind, wie wäre es, wenn wir ein wenig über dieses Weib sprechen würden? Ach so, die ich in einem Bordell verkauft habe? Ja. Meine liebe Fanny, ich war krank. Ohne Arbeit und allein. In einem kleinen, elenden Hotel wohnte sie neben mir. Da lernt man sich rasch kennen. Und erst, wenn man im Bett liegt und 39 Grad Fieber hat. 4 Monate hat sie mich gepflegt und ernährt. Und ich? Ich hätte es nicht getan? Du warst doch für mich nicht mehr auf der Welt. Sie hat mich gesund gepflegt. Was sollte ich tun? Ich behielt sie 5 Jahre. Und wo ist sie jetzt? Ja, schon lange fort. Mit meinen ganzen Ersparnissen. Ja. Und das ist die Frau, die ich, wie mein Sohn glaubte, verkauft habe. Das sind meine Verbrechen. Das ist die Schande, die ich über die Familie brachte. Ich habe noch etwas vergessen. Meine erste Strafe, die an allem schuld war. Welche? Ich wurde ausgewiesen. Ich durfte nicht mehr nach Marseille. Seit wann? Seit 18 Jahren. Das Urteil wurde von euch gesprochen. Ihr habt mir den einzigen Ort, meine Vaterstadt, wo ich meine Freunde hatte und wo ich nicht allein gewesen wäre, verboten, obschon ihr wusstet, dass ich im Schoße meiner Familie anders geworden wäre. Ich weiß es, Marius. Ich habe es immer gewusst. Wenn wir dich baten zu gehen, geschah es dem Kinde zuliebe. Warum hast du das geduldet? Wusstest du nicht, dass das Kind, wenn ich wiedergekommen wäre, meinen Namen getragen hätte? Honorine weinte, Fanny wollte sich ins Meer stürzen und Bannis gab uns die Sicherheit auf die Zukunft. Das vor allem. Und weil ihr gar so arm seid, habt ihr das Geld gebraucht und das Geld verkörperte Bannis, der meinem Kind seinen geweihten Namen gab. Marius! Ja, ja, ich will nichts Schlechtes über Bannis sagen. Er war ein einfacher und guter Mensch. Aber wo waren denn seine Opfer? Mit 50 Jahren hat er sich ein frisches, junges Mädchen zugelegt. Wenn das ein Opfer sein soll, ich kenne viele, die das gerne täten, sogar 2-mal in der Woche. Und du, Papa, du warst froh, dass ich fortging. Dann hätte ich Fanny geheiratet, wäre ich der Chef der Familie. Und der Kleine wäre nach meinem Kopf erzogen worden. Und bei Panis konntest du deine Manie herumzukommandieren weiter betreiben. Also, du, Fanny! Willst du vielleicht sagen, dass ich glücklich war? Nein. Du hast bestimmt nicht immer gelacht. Zumindest nicht nachts. Ich habe mich oft geschämt. Aber was hätte ich tun sollen? Verzichten? Jeder hatte seine kleinen Vorteile. Nur ich nicht. Ich, das schwarze Schaf, das noch schwärzer sein musste, damit ihr noch weißer erscheinen konntet. Ja, natürlich, du bist das Opfer. 10 Jahre hat man dich nicht gesehen und du beschimpfst die ganze Welt. Nicht mit Unrecht. Recht oder Unrecht, wie kann man das wissen? Es gibt doch nicht nur Rechte, es gibt auch Pflichten. Wirst du schweigen? Dein Vater spricht mit dir. Also, seit 5 Minuten weiß er, dass er sein Sohn ist und schon schreit er ihn an. Ja, es ist gut. Wir sitzen schön in der Tinte. Das war eine großartige Idee von dir, in die Welt zu segeln. Wenn ich diese alten Sachen aufwühlte, so geschah es wegen dir, Cesario. Unsere kleinen Familiengeschichten sind für uns Eltern nicht so interessant. Ich hielt es nur für wichtig, ihm zu sagen, dass er nicht der Sohn eines unanständigen Mannes ist. Mein Kleiner. Papa. Versuche alles, was man dir erzählt hat, zu vergessen. Du bist alt genug, um dir selbst ein Urteil bilden zu können. Und wenn du jetzt Lust hast, deinen Vater zu sehen, wenn es dich freuen würde, mit ihm zu fischen oder einen Ausflug zu machen, du weißt ja, warum er mich findet. Garage Marius Olivier, Place Blanche in Toulon. Meine Telefonnummer steht im Telefonbuch. Adieu allerseits. Wohin gehst du? Nach Hause. Wohin soll ich denn gehen? Ich frage mich, Monsieur Brun, ob dieses Familiengericht wohl schon zu Ende ist. Marius jedenfalls ist zur hinteren Tür hinaus verschwunden. Da kommt ja César. Sehr ernst. Hört mich einmal an, ja? Ich muss euch etwas fragen, etwas sehr Ernstes. Bin ich wirklich ein Choleriker? Was bedeutet das? Nichts, ich habe nur gemacht. Und Sie, Monsieur Brun, warum antworten Sie nicht? Ich habe kein Urteil. Da Sie seit 65 Jahren auf der Welt sind, müssten Sie eigentlich wissen, was Sie sind. Oh, das ist nicht so sicher. Weiß man denn, was man ist? Weiß man zum Beispiel, ob man betrogen wird oder nicht? Doch. Man hat ja immer gute Freunde, die es einem 10-mal am Tag sagen. Was für 10-mal? 10-mal im Tag? Seit einer Woche heute das erste Mal. Aber ich habe dich noch etwas anderes gefragt. Seit einer halben Stunde lege ich mir die Frage vor, ob ich nicht doch ungerecht, ob ich nicht ein altes, bösartiges Tier bin und ob meine Wut nicht eine Krankheit ist. Also antworte mir ehrlich. Ja, wenn es eine Krankheit ist, dann geht es den Doktor an. Wer soll dir antworten? So, und du kannst nicht. Ja, ich könnte mich vielleicht irren. Also, du lachst wie ein Trottel. Wie ein Trottel. Seit 35 Jahren sind wir befreundet. Ich lege dir eine ernste Frage vor und du lachst. Aber César. Also was soll dies Lachen bedeuten? Es soll doch nur bedeuten, dass ich ein altes Pferd bin. Genauso wie deine Weigerung, mir zu antworten, bestätigt, dass du Angst vor dem Choleriker hast. Ach, Sie auch. Sie auch, Monsieur Brun. Was ist das überhaupt für ein Benehmen? Seit 30 Jahren kommt ihr jeden Tag hierher und jetzt bin ich auf einmal ein Choleriker. Nein, er ist nicht cholerisch. Das hat er eben wieder bewiesen. Nein, ich bin auch nicht cholerisch. Ich schreie nur, weil es mir Vergnügen macht. César. Aha. Ja, was ist denn los mit dir? Wieso? Wunderst du dich, dass ich dir Adieu sagen will? Das wundert mich nicht. Ich habe nur Angst, wenn ich dich sehe. Hast du vielleicht schon wieder ein neues Familiengeheimnis entdeckt? Ja, schon möglich. Hast du vielleicht erfahren, dass du mein Großvater bist? Ach, nein. Was denn? Ich schäme mich ein wenig, es zu sagen. Na, sag's ruhig. Du, Mama hat nach Toulon telefoniert. Mit deinem Sohn, Marius. So, so. Was hat sie ihm denn gesagt? Sie haben sich in der Sakristei verabredet. Sie will mit ihm reden. Allein. Allein? Ach, allein, so. Also geht dieser Tag ja doch noch gut zu Ende. Du scheinst dich zu freuen. Na, das glaube ich. Und du nicht? Ich. Oder macht's dir vielleicht Kummer? Möchtest du mich bitte aussprechen lassen? Später. Du, erst muss ich dir etwas sagen. Ich bin sehr unzufrieden mit dir. Was habe ich denn getan? Erinnerst du dich, als du das erste Mal Großpapa zu mir gesagt hast, da fügtest du schreckliche Bemerkungen hinzu. Aber Großpapa... Ja, Monsieur, schreckliche. Du nanntest mich einen Pintenwirt. Naja, schon möglich. Und ich war so vor den Kopf geschlagen, dass ich dir nicht antwortete. Über dieses Wort habe ich Tag und Nacht nachgedacht. Es war wirklich nicht bös gemeint. Aber jetzt will ich dir antworten. Ich habe immer gearbeitet, wie ich es von meinem Vater gelernt habe. Und dein Vater hat es ebenso gemacht. Und wenn Marius nicht wahnsinnig geworden wäre, würdest du auch nichts anderes gemacht haben. Ne? Was kannst du darauf sagen? Nichts, weil das, was du mir sagst, in keinem Zusammenhang zur Frage steht, die mich heute Abend bewegt und die mich zu dir geführt hat. Was heißt in keinem Zusammenhang? Du irrst dich. Du bist hierher gelaufen, weil deine elegante und noble Mutter dem Sohn des Pintenbesitzers heimlich telefoniert hat. Unsinn! Oh nein! Du hast ihn nicht gern, meinen Marius. Ach, das wirfst du mir vor? Gestern war es noch nicht dein Marius. Ja, gestern wusste ich ja noch nicht. Und was wusste ich denn? Ich habe ihn dreimal in meinem Leben gesehen. Und ich habe doch gesagt, dass er mir sehr sympathisch war. Und das, was er heute erzählte, mich sehr bewegt hat. Und dass ihr gegen ihn ungerecht gewesen seid. So ist es recht. Und trotzdem schämst du dich. Du schämst dich, dass deine Mutter mit ihm telefoniert. Ach, gar nicht. Du hast doch gerade gesagt, ich schäme mich ein wenig. Ja, nicht deshalb. Ich schäme mich ein wenig, weil ich hinzukam und das Gespräch heimlich belauschte. Oh, also deswegen brauchst du dich nicht zu schämen. Sag lieber, was du über Marius denkst. Ja, dass er nicht gerade sehr sanft ist. Er? Du selbst hast gesagt, dass er dich geschlagen hat. Das wäre das Wenigste. Ich werfe ihm nur vor, dass er mich nachher nicht umarmt hat. Das war Unrecht. Aber du hast kein Recht, ihm meine Fehler vorzuwerfen. Er ist mein Sohn. Und wenn er dieselben Fehler hat wie ich, darfst du nicht vergessen, dass er viele gute Eigenschaften besitzt. Aber leider nicht von mir, sondern von seiner Mutter. Aber ja, er gefällt mir doch. Na, Gott sei Dank. Nur dieses Telefongespräch. Ja, das Telefongespräch. Dieses Telefongespräch. Wenn man bedenkt, dass deine Mutter nach 20 Jahren deinen Vater noch liebt... Trotz seiner Abwesenheit, trotz ihres Geldes, ist sie ihrer ersten Liebe treu geblieben? Ist das ein Charakter? Also ich gebe ihr nicht mehr die Hand. Ach, Großpapa, du bist dumm. Lange nicht so dumm wie du. Aber reden wir nicht mehr davon. Du hast recht, Großpapa. Es ist alles nicht so einfach. Was soll ich deiner Meinung nach denn tun? Vor allem deinen Zug nicht versäumen. Donnerwetter, wie spät ist es denn? 9:05 Uhr. Komm, ich begleite dich zum Bahnhof. Du glaubst du wirklich... dass du die Sache zwischen Mama und deinem Sohn ins Gleise bringen kannst? Du, warum sagst du immer mein Sohn? Du verbrennst dir nicht das Maul, wenn du Papa sagst. Glaubst du wirklich, dass zwischen Mama und meinem Papa alles gut enden wird? Ach, ist doch zu dumm, dass ich so gerührt bin. Nein. Das ist gar nicht so dumm. Das Wort Papa hat etwas zu bedeuten. Und jetzt, da du es einmal gesagt hast, wirst du sehen, wie leicht man es sagt. Unglücklich ist nur der, der es nicht mehr sagen kann. Oder nie sagen durfte. Komm, mein Kleiner. Sicher, Fanny, dass uns hier niemand stört. Ganz sicher, Marius. Um diese Zeit kommt niemand in die Kirche. Weiß Cesario, dass du hier bist? Er ist gestern nach Paris gefahren. Er rückt ein. Als Offizier? Nein, als Soldat. Hm. Es wird ihm gut tun. Die Kaserne ist eine gute Medizin für die verwöhnten Kinder. Du glaubst, dass wir ihn zu sehr verwöhnt haben? Ich glaube schon. Obwohl ich ihn sehr sympathisch finde. Sehr fein und wohlerzogen. Am meisten war ich darüber erstaunt, dass er schon 20 Jahre alt ist. Die Zeit ist rasch vergangen. Nein, das war es nicht. Zuerst gab ich mir alle Mühe, nicht an ihn zu denken, weil er ja doch nicht mir gehört. Erst im vorigen Jahr hat man mir erzählt, dass er in Paris in die Schule geht. Ja, er hat das Polytechnikum mit Auszeichnung absolviert. Und er ist der beste Schüler. Mein Sohn, der beste Schüler der vornehmsten Schule Frankreichs. Paris hat ihn gut erzogen. Ich verzeihe ihm fast, dass er ihn mir genommen hat. Er hat ihn dir ja wiedergegeben. Aber nicht mehr als Kind. Ich habe ihn nie auf den Knien geschaukelt oder auf dem Rücken getragen. Und nun ist mein Sohn ein großer Herr geworden, der weit über mir steht. Marius. Nein, nein, das fühle ich. Warum hast du mich eigentlich gerufen? Weil ich allein mit dir reden wollte. Es gibt Dinge, die man weder vor deinem Vater noch vor unserem Sohne sagen kann. Warum warst du so hässlich zu mir, Marius, das letzte Mal? Das wollte ich gar nicht. Ich habe 2 Nächte lang geweint. Das tut mir leid. Du glaubst, dass ich glücklich war. Marius, das ist nicht wahr. Das war kein Leben. Ich habe Bernice nicht geliebt. Er war nur ein Freund. Du weißt es ja. Nur dich habe ich geliebt. Aus der Ferne. Ich habe dich täglich erwartet. Und du? Du hast mit einer anderen Frau gelebt. Wäre es dir lieber gewesen, wenn ich mich wie ein verwundetes Tier allein verkrochen hätte? Du hast nie den Versuch gemacht, mich wiederzusehen. Weißt du das bestimmt? Ich hab's gefühlt. Ich hätte deine Nähe selbst mit geschlossenen Augen geahnt. Es sind jetzt 10 Jahre her. Ich hielt es nicht mehr aus. Da kam ich zurück und sah dich. Aber es war zu lächerlich. Warum war es lächerlich? Weil ich mich verkleidete. 2 Monate ließ ich mir den Bart wachsen. Vielleicht hast du sehr gut ausgesehen. Nein, idiotisch. Außerdem hatte ich eine schwarze Brille und einen steifen Hut. Ich sah dich beim Rennen. Ich saß auf der Terrasse des Cafés. Du kamst mit deinem Wagen, den du selbst chauffiertest. Ein kleiner, offener, ganz neuer. Du bliebst 10 Meter von mir entfernt stehen. Bernice hatte eine weiße Mütze. Er stieg zuerst aus, um dir den Wagenschlag zu öffnen. Und beim Aussteigen sah ich deine wundervollen Beine. Du hattest ein blaues Kleid an, einen großen Strohhut und sahst aus wie ein junges Mädchen. Bernice gab dir seinen Arm und er lächelte stolz. Und er hatte recht, denn er konnte stolz auf dich sein. Er sah sogar jung aus, weil er glücklich war und ich war bestimmt der Ältere. Und da fühlte ich, dass ich dich für immer verloren hatte. Ich wusste, dass ich dich nicht mehr wiedersehen werde. Und jetzt, Marius? Jetzt auch nicht? Ich habe lange nachgedacht. Ich hatte Angst vor dieser Begegnung. Angst? Weshalb? Ich liebe dich noch immer, Fanny. Wie früher. Mehr als früher. Aber es geht nicht mehr. Ich bin doch frei. Und was willst du von mir? Soll ich dich heiraten? Wer hindert dich daran? Ich soll die Pantoffeln von Bernice anziehen, die vielleicht noch warm sind. Er hat den Jungen erzogen. Und kaum, dass er tot ist, stürzt man sich in sein Geschäft, nimmt sein Geld und seine Frau. Fanny, du hast zu viel Geld, es geht nicht. Einen Teil dieses Geldes habe ich ehrlich mitverdient. Willst du, dass ich auch diesen Teil nicht behalte? Nein, das will ich nicht. Ich möchte dich arm, so wie du warst. Du siehst, wie verlegen ich bin vor dir. Ich habe Angst, dich anzusehen. Wenn du meine Frau wärst, würde ich mir vorkommen wie der kleine Angestellte, der mit der Frau des Chefs ein Verhältnis hat. Marius, ich muss dir gestehen, ich war keine gute Frau. Ich habe zwar alles getan, um Panis glücklich zu machen, aber oft sagte ich mir, er ist 30 Jahre älter. Und vielleicht bleibe ich eines Tages allein. Und wenn Marius in diesem Augenblick noch frei wäre... Das hast du gedacht. Ja. Es ist schrecklich, aber es ist wahr. Nicht, dass ich seinen Tod gewünscht hätte. Ich habe ihn gepflegt wie eine gute Tochter. Ich habe mich um ihn gesorgt, aber ich wusste, dass es so kommen wird. Wenn du wüsstest, wie ich mich gepflegt habe, der Friseur, der Schneider, die gefärbten Nägel, die Lippen. Alles für dich, Marius. Jeden Morgen betrachte ich mich besorgt im Spiegel. Wie oft abends allein in meinem Zimmer habe ich mich schön gemacht für meinen fernen Geliebten, der nie kam. Marius, ich will nur dich und deine Liebe. Weise mich nicht zurück, Marius. Unser Sohn ist erwachsen, er wird eine Frau finden, und dann bin ich allein. Ich habe doch nur dich. Schau, Fanny, ich kann ein solches Opfer nicht annehmen. Lass mich einige Tage nachdenken. Verzeih mir, Fanny. Da kommt jemand. César. Ich habe euch, ohne es zu wollen, zugehört. Und ich finde, dass ihr zu viel herumredet. Du, Marius, sagst nur Dummheiten zu Fanny. In Wirklichkeit hast du nur Angst vor deinem großen Sohn. Und du denkst dir, was wird er dazu sagen? Ich weiß es aber, was er sagen wird. Er hat es mir gesagt. Wann? Am Bahnhof, vor seiner Abreise. Er hat ein Telefongespräch mit Marius belauscht und ist zu dem Entschluss gekommen, entweder wird Mama allein eine alte Frau oder, wenn ich mich verheirate, eine alte Schwiegermutter, die meiner Frau auf die Nerven geht. Oder Mama wird sich mit meinem Vater in traurigen Hotelzimmern heimliche Rendezvous geben. Oder? Oder Mama heiratet meinen Papa. Und das wäre mir am liebsten, hat er gesagt. Hat er gesagt? Ja. Na und jetzt, nachdem ich meine Kommission gemacht habe, gehe ich. Hoffentlich einigt ihr euch endlich. Soll ich dich nicht begleiten? Nein, nein, geh nur voraus. Wenn ich Fanny heiraten würde, wärst du zufrieden? Nein, ich wäre wütend, du Idiot. Du weißt, dass unser Sohn nie meinen Namen tragen wird. Der nicht, aber die anderen. Und nun geht. Ich komme nach. Komm, Fanny. Ja, Marius. Der Pfarrer, Elsihar, grüß dich. César, was willst du Ungläubiger an diesem Orte? Das hast du mir schon einmal gesagt. Seit 30 Jahren warst du nie in der Kirche. Jetzt sehe ich dich kurz hintereinander das zweite Mal. Das erste Mal habe ich dich zu einem Sterbenden geholt. Und das zweite Mal? Hoffentlich bald zu einer Hochzeit. Siehst du dort die beiden? Wie gefällt dir das Paar? Das wird die schönste Trauung meines ganzen Lebens. Armer Panis. Armer Panis, wieso? Er freut sich bestimmt da oben. Meinst du? Na, du musst es ja wissen.